Tom Brosseau ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, der klassischer nicht sein könnte. Auf seinem Album Empty Houses Are Lonely singt er alleine zur akustischen Gitarre und das war's. Die Formel eines Bob Dylan, Nick Drake oder Jackson Browne hat er nicht verändert, sondern einfach nur für sich angewendet. Hören wir Tom Brosseau mit dem Song Fragile Mind.